Szene 14. Hören Sie bitte. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist es denn 9 Uhr? Frage. Sagen die Kinder um 9 Uhr Guten Morgen? Ja, sie sagen um 9 Uhr Guten Morgen. Und was sagt der Lehrer? Er sagt auch Guten Morgen. Was sagen Sie um 9? Ich sage um 9 Guten Morgen. Und ich? Sie sagen auch Guten Morgen. Gut. Man sagt um 9 Uhr Guten Morgen. Bitte? Oder um 9 Uhr sagt man Guten Morgen. Bitte? Frage. Was sagt man um 2? Man sagt... Man sagt um 2 Guten Tag. Oder um 2? Um 2 sagt man Guten Tag. Was sagt man, wenn man geht? Hören Sie zu, bitte. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, Otto und Erika. Frage. Also, was sagt man, wenn man geht? Man sagt... Man sagt, auf Wiedersehen, wenn man geht. Oder wenn man geht... Wenn man geht, sagt man, auf Wiedersehen, bitte. Gut, sehr gut. Frage: Spricht man in Wien Deutsch? Ja, man... Ja, man spricht in Wien Deutsch. Oder in Wien? In Wien spricht man Deutsch. Wie spricht man in London? In London? In London spricht man Englisch. Hören Sie das? Fräulein Schulz tippt. Schreibt sie Herrn Müllers Briefe? Ja. Ja, sie schreibt seine Briefe. Und wo tut sie das? Zu Hause oder im Büro? Sie tut das im Büro. Gut, hören Sie zu. Fräulein Schulz. Ja, Otto? Sie tippen so viel. Und zu Hause lernen Sie Englisch. Oh ja, mit Herrn Müllers Kassetten. Das geht sehr gut. Hm. Frage. Lernt Fräulein Schulz Italienisch? Nein, sie lernt nicht Italienisch. Welche Sprache lernt sie denn? Sie lernt Englisch. Frage: Wo lernt sie Englisch? Zu Hause oder im Büro? Sie lernt zu Hause Englisch. Oder zu Hause? Zu Hause lernt sie Englisch. Ja, zu Hause lernt sie Englisch. Bitte? Im Büro schreibt sie Herrn Müllers Briefe. Bitte? Und jetzt hören Sie wieder zu. Fräulein Schulz, Sie telefonieren doch mit Mr. Jones in London. Verstehen Sie jetzt, was er sagt? Oh, ich kann jetzt besser verstehen. Aber er redet so schnell. Frage: Redet Mr. Jones Deutsch oder Englisch mit Fräulein Schulz? Er redet Englisch mit ihr. Redet er schnell oder langsam? Er redet schnell. Sehr schnell? Ja, er. Ja, er redet sehr schnell. Frage: Redet er zu schnell für Fräulein Schulz? Ja, er redet zu schnell für sie. Und ich? Rede ich zu schnell für sie? Nein, Sie reden nicht zu schnell für mich. Gut, hören Sie. Mr. Jones spricht zu schnell. Was können Sie da tun? Was kann ich da tun? Ich sage Mr. Jones. Sie sagen Mr. Jones. Bitte, sprechen Sie nicht so schnell. Mr. Jones, ich verstehe Sie nicht. Bitte, sprechen Sie nicht so schnell. Bitte, sprechen Sie langsam. Langsam, bitte. Nicht so schnell. So, das ist alles. Eine Pause von 5 Sekunden.